Laut der Internet-Homepage Kukuk Jeonsun gab ein Sprecher des Zentralvorstandes der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas am 26. Februar eine Stellungnahme mit dem Titel »Die Gegenkerzenkundgebung, die gegen die Kerzenkundgebung der Bevölkerung gerichtet ist, wird den Untergang der Landesverräterin Park Geun-hye weiter beschleunigen« ab. In der Stellungnahme hieß es: Mit dem Herankommen des Tages des Urteils über die Anklage gegen Park Geun-hye lodern überall in Südkorea die Kerzenflammen der Gerechtigkeit, die die Bevölkerung hochhält, noch heftiger auf. Um das wogende Kerzenmeer, das trotz der Bärenkälte und Schneestürme nicht auslöst, zunichte zu machen, halten die eine Handvoll rechtsradikalen Konservativen in dessen Umgebung die Gegenkerzenkundgebung ab. Die Kerzenkundgebung der südkoreanischen Bevölkerung ist ein gerechter Kampf für die Beseitigung des Park Geun-hye-Regimes, das gegen den Volkswillen und die Nation vorgeht, und die Schaffung einer neuen Welt. Das heftige Auflodern der Kerzenflammen überall in Südkorea ist die Explosion des großen Zorns der Bevölkerung, die unter der Herrschaft des Ri Myung-bak und des Park Geun-hye-Regimes erbarmungslos mit Füßen getreten wurden, sowie ein Ausdruck des sehnlichen Wunsches und Willens, der dunklen Zeit der Tyrannei und der Repressalie ein Ende zu setzen und ein menschenwürdiges Leben zu führen. Die Gegenkerzenkundgebung des konservativen Regimes, die dagegen gerichtet ist, ist ein verzweifelter Versuch dazu, der Landesverräterin Park Geun-hye, die von der Bevölkerung zum Tode verurteilt wurde, den Straferlass zu schenken und das korrupte und unfähige Regime von Untergang zu retten. Die konservativen Organisationen, deren Drahtzieher das Blaue Haus ist, geben jedem Teilnehmer der Gegenkerzenkundgebung 20.000 bis 60.000 Won und jeder Frau, die sich mit einem Kinderwagen an dieser Kundgebung beteiligt, 150.000 Won pro Tag. Auf diese Weise führen sie die Demonstration gegen die Amtsenthebung der Präsidentin durch. Aber die Bevölkerung hat bereits Park Geun-hye, die unverzeihliche Sünden gegen die Nation beging, eine harte Strafe, und zwar Amtsenthebung, auferlegt. Dieser Befehl der Geschichte ist unwiderruflich.